Alle Brüder bewahren das Andenken an das schreckliche Erinnerungszeichen, unter welchem Moley das Leben beschloss. Darum sind in dem am Galgen hängenden Templerkreuz die obigen Buchstaben eingegraben und bedeuten, erstens, die Initialbuchstaben der Worte der vorhergehenden Grade, Jakin, Boas, Mekbenak, Adonai, Jehova, Kroisade, und dazu das Klopfen. Zweitens, Jacobis Burgundius Moley, Bustus Anno Domino Nostri, Jesu Christi, 1314. Johannes. Man muss immer in der Erinnerung behalten, dass erstens Johannes der Täufer der Patron der drei Johannesgrade ist und gleichsam als Stifter derselben angesehen wird. Zweitens, Johannes der Evangelist erst vom 8. Grade ab als Stifter des inneren, hinter der Freimaurerei und dem Templerorden verhüllten Bundes bestimmend in den Vordergrund tritt. Wieder ist hier hervorgehoben, dass hinter dem Freimaurerbund und dem Templerorden noch ein besonderer Geheimbund steht. Man sagt, diese allgemeine oder Johannesloge sei gelegen im Tal Josaphat bei Jerusalem. Kammern. Zum Meister wird man in einer der 30 Kammern aufgenommen und dort werden die Meisterzeichen nebst dazugehörigem Handgriff und Meisterwort mitgeteilt. Kapitel. Nach einer allegorisch zu deutenden Ordenslegende wurde das erste Kapitel der Brüder vom Anfang der Sonne im Osten und Jerusalem gehalten, im Morgenlande an den Ufern des Jordan. Im Kapitelgrade, im Allgemeinen heißen auch Stuartsgrade, zur schuldigen Dankbarkeit für das Geschlecht Robert Brooks. Die Kapitelgrade überhaupt lehren erstens die Auflösung des Verborgenen, zweitens die Ausübung der Kenntnisse, drittens die Erlangung des Erblohns. Der siebente Grad erhält die Wahrheit über die Geschichte und Untergang des Templerordens. Kelle. Historisch bedeutet die Kelle erstens Salomos Siegel, das Siegel der Verschwiegenheit, weil der Ring Moleys und seiner Amtsnachfolger aus einem Dreieck mit Jehova bestand. Kette. Die Amtskette des Großmeisters mit den daran hängenden Amtszeichen des Großmeisters, welche wir mit von Schweden übernommen haben, ist eines der ältesten und wichtigsten Dokumente zur Erklärung unserer Akten und Lehre, von der ich in einer besonderen Abhandlung über den Amtsschmuck des Großmeisters gehandelt habe. Kleidung. Die Kleidung bezeichnet äußerlich teils die Verschiedenheit der Grade, teils bezieht sie sich auf das Mysterium und die Kenntnis des betreffenden Grades, zum Beispiel die Kleidung bei Adonirams Begräbnis. Kleinodien. A. Bewegliche Kleinodien. Die beweglichen Kleinodien bilden eine Gruppe von drei Symbolen, Winkelmaß, Wasserwaage und Senkblei. Sie heißen bewegliche, weil alle allgemeinen unzähligen Zeichen des Freimaurerordens durch Darstellung dieser Kleinodien gemacht werden. B. Unbewegliche. Diese sind eine weitere Gruppe von Symbolen, bestehend aus dem rohen Stein, dem kubischen Stein und dem Reißbrett des Meisters. Sie werden unbeweglich genannt, weil durch ihre Darstellung keines der Zeichen des Freimaurers zustande gebracht wird. Der rohe Stein stellt den jetzigen, unvollkommenen Zustand des Menschen nach dem Fall vor, der kubische Stein den vollkommenen Menschen vor dem Fall und nach seiner Wiedergeburt vor, wie der Kubus die vollkommenste mathematische Figur ist. Klopfen. Die drei merkwürdigen Schläge aber bleiben immer die schon dem Lehrling mitgeteilten, wodurch sich alle Freimaurer als solche bezeichnen und gehen durch alle Grade hindurch. Der dritte Grad, Paragraph 3x3, bedeutet die neun Teile des salomonischen Tempels, drei Vorhöfe, drei Wohnungen, die Vorhalle, den Tempel selbst und das Allerheiligste. Zu diesen 3x3 Schlägen waren unsere Väter veranlasst durch das Echo, welches von den Bergen Sion und Morian widerhallte, wenn die Freimaurerlehrlinge und Gesellen in Tale Josaphat versammelt waren. Kran. Er bedeutet in Verbindung mit dem goldenen Seil und Kubus die Kraft Gottes, den Winkel, die durch das Wort Christus den zum Kubus formierten Menschen emporzieht. Allein diese richtige wissenschaftliche Deutung des Krans wird bis zum 9. Grade absichtlich vermieden, wenigstens verhüllt. Diese und ähnliche allgemeine Bemerkungen leiten die klare historische Nachricht ein, dass der Kran den Schnellgalgen bedeutet, unter dem Moley verbrannt wurde. Zuerst wird tröstlich versprochen, dass wir, wenn auch der Tempel zerstört worden sei, doch nicht verzweifeln sollen, wie Judas, vielmehr versichert sein, der Tempel könne von neuem aufgerichtet werden, wie dies beim Tode Moleys geschah. Des schmählichen Galgens, unter dem unser Meister seine irdische Laufbahn beschloss. Hier wird unzweideutig Moley als Meister des Ordens bezeichnet. Kreuz. Das große Kreuz im achten Grad bedeutet nicht nur das Kreuz unseres Erlösers, das Kreuz ist seit den ältesten Zeiten ein göttliches Kennzeichen gewesen. Denn die Zahl 4 ist die Zahl des Kreuzes. Das große Kreuz hinter dem Altar im achten Grade steht im äußersten Osten auf einem dreiviertel Ellen hohen Kubus. Krone. Die Krone, die Kopfbinde oder das Stirnband, ist geformt nach dem Muster, welches Moses gegeben hatte und das in der Stiftshütte verwahrt wurde. Siehe 2. Mose 39,30. Erstens, sie bedeutet moralisch den Schmuck der Weisheit, die Kenntnis und den Lohn der erfahrenen Meister, im vierten Grade die christliche Lehre, die Krone des Lebens, das Erbteil und die siegende Loge, im Gegensatz zur streitenden, überhaupt Siegeszeichen. Zweitens, sie bedeutet historisch die Krone von Jerusalem, die Kundschaft des Ordens und seinen vollkommenen Bau. Wir schwören beim vierten Grade, den Tempel und seine Krone zu verteidigen. Dies war der Schwur der Stifter nach Molais Tode. Dass Jehova auf dem vordersten Dreieck bedeutet, das Meisterwort, durch dessen Hilfe sie ihren Entschluss ausführten. Die Krone bedeutet überdem Jerusalems Königskrone, welche der Obhut der Templer anvertraut war. Sie stellt auch das ganze Werk der Schöpfung vor und die Vereinigung zu dem Zusammenhang der drei Hauptwelten durch die drei Bügel und durch die 9 verschiedenen Spitzen. Deshalb wird sie bei Einsetzung des Ordensmeisters über sein Haupt gehalten, zum Zeichen der Erleuchtung und der vollkommenen Kundschaft des Ordens, als Symbol der Weisheit und der KK. KK heißt königliche Kunst, so nennt der Freimaurer die Freimaurerei. Schon der englische Freimaurer Anderson, der Verfasser der alten Pflichten, gebraucht 1723 diesen Ausdruck. Lade. Die Werkzeuglade des Ordensmeisters, niemand hat gesehen, was darin verwahrt ist, sie bewahrt die Werkzeuge des Ordensmeisters und des Ordens geheime Schriften und wird nach dem Ableben des Ordensmeisters im innersten Raum des Tempels verwahrt. Die Kiste im siebten Grade auf dem Altar bedeutet die Bundeslade mit dem Cherubim. Die Bundeslade kam also nicht nur bei der großen Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln vor. Vergleiche den vorletzten Abschnitt in dem Hauptabschnitt das geheime Brauchtum der Freimaurerei. Die große Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln hat nach Angabe des Großmeisters Habich die Bundeslade etwa 1931 abgeschafft. Die große Landesloge hat das Symbol der Bundeslade beibehalten.